willkommen bei einer Zwischenfolge von Nerd Nerd Nerd, dem diskordianischen Comic-Podcast. Ich bin der Steffen und ihr fragt euch sicher, was das hier gerade soll. Ja, ich hatte einfach nochmal Lust, ein bisschen was einzusprechen. Und zwar möchte ich nochmal so ein bisschen über Secret Wars reden, über das, was Marvel jetzt in nächster Zeit vorhat. Die Inspiration war tatsächlich die Veröffentlichung der April-Solicitations für April 2015 eben und dort ganz besonders eben der Abschnitt True Believers. True Believers wird eine Linie sein, sieht zumindest so aus, ich meine, ich kann das mal eben vorlesen. What can you get for a dollar? How about the Marvel Universe? Marvel is proud to present True Believers, special introductory comics for the low price of only $1 each. Das heißt, ich kann mal eben dann auch das Programm durchgehen. Das sind also Sachen dabei wie Infinity Gauntlet, Marvel Zombies, Age of Apocalypse, Civil War, Planet Hulk, House of M, Old Man Logan, Armor Wars, Miles Morales, Age of Ultron. Ja, Moment, das ist aber irgendwie eine interessante Zusammenstellung, weil wenn ich mich richtig erinnere, waren all diese Serien unter diesen Teasern für Secret Wars. Moment. Moment, also auch Civil War und Age of Apocalypse, das sind doch alles jetzt demnächst Welten auf Battleworld, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, das ist auch tatsächlich so. Ich denke, und das ist ganz faszinierend, dass Marvel jetzt im Sommer natürlich, im Mai glaube ich tatsächlich, hingeht und eben diesen neuen 2015er Secret Wars Event abfährt. Und um die Leser auf diesen Event vorzubereiten und denen die Möglichkeit zu geben, die Serien zumindest nochmal im Ansatz kennenzulernen, geben sie genau die Serien, die quasi in den Event reinspielen, nochmal als Nummer 1 heraus. Sicherlich auch ein Stück weit als Anreiz, die Serie dann auch ganz zu lesen. Das machen alle Verlage schon seit längerer Zeit. Image hat das mit seinen Image First gemacht. Dark Horse hat dieses One for One. Dann DC hat diese Essentials und einer der wenigen Verlage, die das nicht in regelmäßigen Abständen gemacht haben, war einfach tatsächlich Marvel, zumindest von den großen fünf. Bei IDW heißt das, glaube ich, 100 Penny Press. So, das heißt, du hast bei jedem größeren Verlag, also zumindest bei den fünf Premier Publishers, zumindest vier, die sowas in regelmäßigen Abständen machen, eben außer Marvel. Deswegen ist es einfach seltsam, dass die jetzt hingehen und sagen, ja, wir machen das jetzt tatsächlich auch für diesen Event, beziehungsweise wir machen das jetzt genau vor diesem Event auch, besonders weil es gerade die Serien sind, die eben auch Teil dieser Battleworld eben tatsächlich sind. Jetzt gab es die Nachricht, dass möglicherweise am Ende von Secret Wars das ganze Marvel-Universum stirbt oder zumindest durch den Fleischwolf gedreht wird. And it will never be the same again. Ne, wir kennen die Spiele, das ist das, was nach jedem Event irgendwie angesagt wird und so weiter und so fort. Da müssen wir uns überhaupt nicht drüber unterhalten. Es gibt Theorien, dass es sowas wie eine New 52 gibt, dass das 616-Universum mit dem ultimativen Universum zusammengelegt wird und so weiter und so fort. Also das sind alles Dinge, wo irgendwie angedacht wird, so wie könnte Marvel nach Secret Wars aussehen. Und ganz viele Dinge, also eben auch, dass Miles Morales Spider-Man mit einer neuen Nummer 1 darunter ist, dass man also diesen Charakter nochmal kennenlernt, die Storyline. Ich weiß gar nicht, ist das aktuelle Volume? Ich muss mal eben schauen. Miles Morales da. True Believers. Reprinting Ultimate Comics Spider-Man 2011. Also ist schon ein bisschen was älter. Wahrscheinlich, es kann sein, dass das erste ist, in dem Miles Morales damals aufgetaucht ist. Aber selbst dann ist es ja auch nur ein Anreiz zu sagen, so lernt diesen Charakter kennen, damit ihr halt voll informiert in diesen Event reingehen könnt. Was mich ein bisschen irritiert hat und das auch tatsächlich überhaupt nicht dazu passte, war dieses Powers Firsts mit Ausgabe 1. Aber ich denke, das ist einfach nur in Vorbereitung auf die, ja in Anführungszeichen, TV-Serie, die jetzt im PSN-Network stattfinden wird. Ich bin ja nicht so ein Seriengucker, ich habe auch von Powers, glaube ich, noch nie irgendwas gelesen. Ich glaube, das ist sowas wie S.H.I.E.L.D. und Man in Black, nur halt in einem erweiterten Marvel-Universum. Das ist, glaube ich, bei Icon erschienen. Ich will mich da nicht festlegen, weil ich jetzt da nicht so viel Ahnung von habe. Genau. Es sind nicht alle Sachen dabei. Also was mir beispielsweise fehlt, ist Days of Future Past. Das waren aber damals auch nur zwei Hefte in den X-Men in der X-Men-Serie Anfang der 80er Jahre. Ansonsten ist das relativ von nicht den Events. Eben, das ist auch kein, ich glaube, Age of Ultron ist nicht dabei, weil das, glaube ich, noch so neu ist. Nee, Age of, doch, doch, tatsächlich hier, Age of Ultron, natürlich, ist mit dabei. Das hat ja das Crossover mit Marvel Zombies. Es gibt ja da einen Kontinent auf Battleworld, der aus Age of Ultron versus Marvel Zombies bestehen wird. Und auch die Sachen sind tatsächlich hier drin. Jetzt gehe ich mal eben durch und gucke, was ich schon mal gelesen habe. Ich habe gelesen Infinity Gauntlet, super anstrengend. Marvel Zombies, super geil. Age of Apocalypse, nee, habe ich nicht gelesen. Civil War kenne ich, hat mir sehr gut gefallen. Planet Hulk kenne ich nicht. House of M habe ich gelesen, mehrfach sogar. Old Man Logan habe ich gelesen, sehr gut. Armor Wars kenne ich nicht. Miles Morales, den Run tatsächlich nicht. Ich lese den aktuellen, weil der mir streckenweise ganz gut gefällt, vor allem gerade im Moment, das mit der Vergangenheit seines Vaters ist ganz interessant. Age of Ultron, ja, geht so. Ich war nicht so begeistert davon. Dieses Multiverse-Geschwurbel am Ende war ein bisschen heftig. Aber im Grunde genommen habe ich alles gelesen und habe es auch da. Und ich bin als Casual Marvel-Leser dann doch relativ gut informiert, auch weil ich natürlich in Vorbereitung auf das DC, nicht auf das DC, auf das MCU, auf das Marvel Cinematic Universe, natürlich gerne Infinity Gauntlet lesen wollte und gucken wollte, wie viel davon ist tatsächlich in Guardians of the Galaxy. Die Antwort ist nichts, aber das ist ja auch das, was man uns immer wieder zu glauben, was man uns immer wieder glauben lassen möchte, weil passend zum Film kam eben auch von Panini der Band Infinity Gauntlet raus, wo ich dann auch gedacht habe, ja, das hat damit aber überhaupt nichts zu tun. Da hatte ich es aber auch schon gelesen. Planet Hulk habe ich tatsächlich nicht gelesen. Das ist, glaube ich, das von Greg Pak oder Greg Land. Ich bin mir gerade unsicher, wer von den beiden Gregs das geschrieben hat. Da habe ich den Film aber gesehen und der war eigentlich ganz okay. Ich habe aber auch gehört, dass der Film ziemlich, dass das Comic ziemlicher Mist sein soll. Irgendwie Hulk im All auf dem Planeten, bla. Ansonsten sind das also wirklich die Companion-Releases zu Secret Wars nach dem Motto, davon haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 Ausgaben für jeweils einen Dollar, also da bist du mit einem Zehner dabei und bist auf jeden Fall auf den Event extrem gut vorbereitet. Das Einzige, was mich wirklich hier interessieren würde, wäre wirklich Iron Man Armor Wars, weil das ein Event ist oder eine Storyline ist, die ich überhaupt nicht kenne. Hier steht Iron Man 68, also das müsste Volume 1 sein. Das kommt, glaube ich, aus den 80ern oder ganz, ganz frühen 90ern, glaube ich, kommt das, Armor Wars. Und das ist ja zum Teil in dem aktuellen Iron Man 3 Film, glaube ich, auch verbaut worden. Zumindest zum Teil, da war ja eben mit da drin ganz heftig und eben auch, ich meine Armor Wars, aber das wäre das einzige Heft, wo ich sagen würde, okay, da werfe ich mal einen Blick drauf, weil andere habe ich quasi gelesen, also da ich bin ja bei Events und Elseworld, hätte ich jetzt fast gesagt, also What If, immer sehr dabei und Old Man Logan hat mir beispielsweise sehr gut gefallen, House of M, leihe ich mir eigentlich in regelmäßigen Abständen aus der Bücherei aus, weil es mir so gut gefällt. Das ist auch tatsächlich einer von zwei Superheldenbänden, die es da gibt, also da gibt es einmal Neil Gaimans Eternals, gezeichnet von John Romita Jr., was ziemlich cool ist. Eben dieser alte Kirby-Kram nochmal auf modern gemacht, aber eben auch House of M. Warum ausgerechnet die beiden Dinger und nichts anderes? Ja, vielleicht hat man in der Bücherei hier in Rheine einfach nicht verstanden, dass man vielleicht nochmal ein paar mehr Superhelden-Comics rausbringen könnte, dass es auch etliche gute Graphic Novels, ah nee, gar nicht wahr, es gibt noch Batman Noel, aber das packen die mal nur zu Weihnachten irgendwo hin. Das würdest du über das Jahr verteilt eigentlich gar nicht. Ansonsten ist es also wirklich echt, es ist wie so ein Promotion-Stunt, nach dem Motto, das sind genau die Welten auf Battleworld, informiert euch nochmal darüber. Ne? Und das Einzige, was halt wirklich fehlt, ist jetzt auf den ersten Blick tatsächlich irgendwas Inhuman-mäßiges, dass man da nicht nochmal hingegangen ist und gesagt hat, okay, wir drucken nochmal irgendwie die erste Ausgabe Inhumans nach oder irgendwas aus von den Fantastischen Vier. Finde ich ein bisschen heftig oder vielleicht auch mal die erste Ausgabe von den Avengers damit reinzunehmen. Ich meine, die gehen inzwischen auch entweder kostenlos oder für sehr kleines Geld bei Comixology. Ich habe die ja damals bei Marvel Firsts mir besorgt und da gibt es das auf jeden Fall. Jetzt möchte ich nochmal auf jeden Fall über die Nachrichten sprechen, die es darüber gibt, dass das Marvel-Universum rebootet wird oder irgendwas geändert wird. Dinge auf jeden Fall nach dem Event anders sind, als sie es jetzt sind. Das Marvel-Universum war in einem stetigen Fluss. Also der Amerikaner würde von einem Flachs reden tatsächlich, von einem stetigen Flachs, den es da auf jeden Fall gegeben hat. Dinge wurden immer wieder angepasst. Es gab Soft-Reboots, Marvel Now war in weiten Teilen ein Soft Reboot, weil auf einen Schlag die Ausrichtung der Serie natürlich geändert wurden. So, jetzt muss ich mal einen Schluck trinken. Wasser aus der Leitung. Lecker. So, jetzt geht's wieder. War natürlich schlagartig die Ausrichtung für etliche Serien eben geändert wurden. Deswegen rede ich bei Marvel Now eigentlich von einem Soft Reboot. Es war ja auch nicht wirklich ein Reboot, aber es wurde vieles anders gemacht. Also, ich weiß nicht, Captain America in Anim Solas Parallelwelt. So, das war also definitiv eine sehr, sehr starke Neuausrichtung von Captain America. Ich nehme das mal als Beispiel, weil das wahrscheinlich die größte Änderung gewesen ist innerhalb des Marvel-Universums. Also der Marvel-Charakter, der tatsächlich dann auch oder die Serie, die dann tatsächlich auch am heftigsten geändert worden ist. Und jetzt geht man aber mit dem sogenannten All New Marvel, das ist ja das, was am Ende von diesem Trailer tatsächlich passiert, jetzt geht man da aber den Weg hinzugehen und zu sagen, es wird danach, das Marvel-Universum wird danach einfach nicht mehr so sein, wie es aktuell ist. Und es gibt also tatsächlich die Meldung, dass das 616-Universum und das ultimative Universum zusammengelegt werden und vielleicht das Multiverse dann einfach tatsächlich gekippt wird und nicht mehr stattfindet im Marvel-Universum. Und das, der erste Gedanke, den ich hatte, war so, ja Moment, das ist im Prinzip die Crisis on Infinite Earth. Das ist genau das, was DC in den 80ern gemacht hat. Hinzugehen und zu sagen, wir schmeißen alles in einen großen Topf, jagen es durch den Fleischwolf und gucken, was am Ende noch dabei zurückbleibt. Und Matthew Peterson bei Major Spoilers hat das liebevoll und ich fand den Begriff so schön, deswegen übernehme ich den jetzt einfach mal. So eine sogenannte Crisis on Limited Earth tatsächlich daraus zu machen. Weil natürlich eine ganz bestimmte Anzahl Erden in diesem Battleworld-Event mit drinne ist. Es ist nicht so dieses, ja, dass das Universum ist quasi unendlich und wir haben hier fast annähernd 700 Charaktere, die wir in diesem Event über die Klinge springen lassen. Nein, wir lassen wichtige Paralleluniversen tatsächlich splittern und nehmen das Beste aus diesen Paralleluniversen in das neue Marvel-Universum mit hinein. Und ich glaube, das ist eine Sache, man hat da also definitiv Charaktere. Ich meine, Wolverine ist jetzt gestorben Ende des letzten Jahres und ist vom Fenster weg, aber in dem Event selber gibt es so viele verschiedene Wolverines. Old Man Logan, den Wolverine, dann gibt es den X-Men 1992 Zeichentrick-Wolverine. Du hast den Age of Apocalypse Wolverine da drin und so weiter und so fort. Du hast so viele verschiedene Wolverines in diesem Event. Einer davon wird garantiert überbleiben und in das neue Universum mit übergehen. Allein die Ankündigung, dass man das Beste aus dem ultimativen Universum mitnimmt, es kann nicht besonders viel sein, aber naja gut. Allein diese Ankündigung lässt mich irgendwie hoffen, so dass man das einfach wirklich mal ganz sein lässt mit dem ultimativen Universum. Es ist ja angekündigt worden. Ich habe da ja drüber ja geredet, als ich in einer der letzten Folgen über Ultimate FF geredet habe, aus dem letzten Jahr, wo ja auch angekündigt wurde, dass jedes Universum, in dem Sue und Reed Richards kein Kind miteinander haben, dass das dem Untergang geweiht ist und dass da also ganz klipp und klar ist so, ihr habt nicht Franklin Richards als denjenigen, der euch dieses Universum rettet, der euch den Arsch in diesem Universum rettet. Und das war ja tatsächlich in Ultimate FF so, das ist ja so geendet, dass eben nicht Reed Richards und Sue Richards dieses Kind miteinander haben, sondern sie hat dieses Kind mit Ben Grimm. Trotzdem ist natürlich irgendwelche kosmischen Fähigkeiten hat, weil ihre kosmischen Fähigkeiten auf dieses Kind übergegangen sind. Es ist eben kein Franklin Richards. Und das heißt, in Ultimate FF wurde schon angekündigt, das ultimative Universum geht jetzt demnächst mal den Bach runter. Da muss man gar nicht lange überlegen. Ich meine, jeder, der Ultimate FF gelesen hat, der tut mir leid, weil das war ganz schlimm. Aber allein für diesen einen Punkt am Ende war das wirklich, zumindest für diesen kleinen Hinweis am Ende, für diesen kleinen Wink mit dem Lattenzaun, war das auf jeden Fall interessant. Wie sieht das mit den anderen Universen aus? Das Age of Apocalypse-Universum ist eigentlich, und das ist das, was mich so ein bisschen irritiert, am Ende von Extinction, oder wie hieß der Event? Auf jeden Fall dieser Event mit den Extreme X-Men, Da haben die das Age of Apocalypse-Universum eigentlich gelöscht und das ist jetzt vielleicht so 2 Jahre her oder sowas. Ich glaube so im 2012, 2013 lief dieser Event über die Bühne. Da hat man dann eben auch andere Serien kurz später dann gekillt, also eben Extreme X-Men, das neue Volume mit Dazzler und dem kanadischen Gouverneur Wolverine und so weiter und so fort und Kid Nightcrawler und kurz danach auch Astonishing X-Men, was dann noch irgendwie einen Run hatte oder eine Storyline hatte und danach hat man die Serie eben auch gekillt und eben auch Age of Apocalypse ist dann tatsächlich gelöscht worden, dieses Universum am Ende von diesem Event. Ich habe gerade vergessen, ich meine, er hieß Extinction, aber ich bin mir gerade auch komplett unsicher, wie er genau hieß. Jedenfalls wundert es mich, dass dieses Age of Apocalypse Universum jetzt wieder auftaucht in Secret Wars, aber wahrscheinlich einfach, weil man hingeht und versucht, ja, so das Beste aus den letzten 30 Jahren so ein bisschen da wiederzuholen. Es sind tatsächlich auch fast ausschließlich Dinge aus den letzten 30 Jahren, die da drin auftauchen. Also gar nicht, man geht gar nicht die ganzen 50 Jahre zurück. Und wenn man jetzt andere Dinge ändern möchte, beispielsweise Gwen Stacy zurückholen möchte oder andere Figuren wieder zurückholen möchte, die man hat über die Klinge springen lassen, dann hat man jetzt in Secret Wars tatsächlich die Chance, diese Figuren aus irgendeinem Multiverse zu holen und in das neue Marvel-Universum reinzusetzen. Und damit ist dieses Marvel, All New Marvel-Dingsy auf jeden Fall schon sowas wie, ja, es ist ähnlich wie die New 52, außer dass vielleicht alte Charaktere von damals einfach weiter bestehen, weil Marvel ja auch diese Prämisse hat, Everything Happened. Und vielleicht wird das einfach tatsächlich auch fortgeführt, ja, wie soll ich sagen, und das, was den Charakteren bisher passiert ist, hat auch weiterhin Bedeutung. Sie leben halt jetzt nur, vielleicht auch ohne das zu merken, in dieser neuen Dimension, in dieser neuen Realität. Was bleibt da für mich über? Das Marvel-Universum wurde von einigen Bloggern und von einigen Comic-News-Seiten schon für tot erklärt. Ich finde das auch ein bisschen früh, weil wir müssen diese 8 Hefte Secret Wars ja erstmal abwarten. Erstmal gucken, was bleibt am Ende davon übrig. Ich freue mich auf ein Marvel-Universum, was vielleicht tatsächlich in Teilen von vorne anfängt, da ich jetzt gerade in so einer Übergangsphase bin. Ich habe tatsächlich, und das kann ich nochmal so als Preview hier ans Ende der Sendung nochmal stellen, tatsächlich so ziemlich alle meine DC-Titel gekündigt, also zumindest meine Print-Titel. Das endet alles genau vor Convergence. Multiversity ist am 1. April zu Ende. Lobo habe ich noch bestellt bis Ausgabe 6, eben auch bis an Convergence dran. Und Infinity Man and the Forever People, eben dieses Jack Kirby Reboot-Ding, das wird mit Ausgabe 9 im März eingestellt. Und ich bin dann also tatsächlich aus all meinen Print-Abos raus. Und The Flash hat mir auch nicht mehr so gut gefallen in letzter Zeit. Das lese ich halt eben auch nicht weiter. Und über David Finch und Meredith Finchs Wonder Woman müssen wir halt auch kein Wort mehr verlieren. Ich habe keinen Bock, Helene Fischer dabei zuzugucken. Weiß ich nicht, wie sie irgendwelche Dämonen verprügelt. Und beziehungsweise das Swamp Thing. Ich fand also in der ersten Ausgabe, ey, Wonder Woman verprügelt das Swamp Thing. Und ich denke so, was ist hier los? Und da müssen wir also nicht drüber reden. Also Wonder Woman hat definitiv mit dem Weggang von Brian Azzarello und Cliff Chiang und Goran Chachuka definitiv an Signifikanz verloren. Und David Finchs und Meredith Finchs Ansatz ist also wirklich komplett für den Arsch. Das heißt, ich bin tatsächlich ab März, April aus allen meinen Print-Titeln raus, aus den allermeisten laufenden Serien sowieso, mich hält einfach bei DC im Moment nichts mehr. Da ist also nichts mehr, wo ich sagen würde, okay, das interessiert mich noch längerfristig. Dennoch, ich habe also lange überlegt, gibt es noch irgendwas, was ich weiterlesen möchte? Und ich bin also tatsächlich zu dem Schluss gekommen, na, eigentlich nicht. Und weil die Serien mir einfach wirklich auf die Nerven gehen. Das ist vielleicht ein bisschen voreilig, weil DC tatsächlich hingeht und nach Convergence viele Serien eingestellt hat oder zu Convergence hin viele Serien eingestellt hat. Ich glaube, 13 Serien sind da über den Jordan gegangen und davon waren, ich glaube, 3 oder 4 sind davon Weeklies. Eben Futures End, Worlds End und Batman Eternal, die sind damit, waren es glaube ich sogar 3. Das komplette Green Lantern-Universum wird praktisch gestoppt und nochmal auf den Anfang gesetzt. Und vielleicht sind nach Convergence tatsächlich 2, 3 Serien dabei, die mich interessieren. Ich hoffe auf eine Booster Gold Ongoing, weil ich gerade nochmal die 2006er, 2007er Ongoing gelesen habe von Geoff Johns, Dan Jurgens und Keith Giffen im weitesten Teilen geschrieben eben, die also bis an Flashpoint dran gingen und ich finde das also, das ist echt Zucker, das ist Superhelden-Comics, wie ich mir das wirklich wünsche und ich hoffe wirklich auf eine Booster Gold Ongoing, aber naja, mal sehen. Ich bin also wirklich weitestgehend, also bis Secret Wars startet, bin ich tatsächlich weitestgehend aus meinen DC-Titeln raus und ich warte nur noch ab, wie es weitergeht. Das also nochmal so als Hinweis. Und wie gesagt, ich habe lange auf eine Lobo-Ongoing gewartet und dann kam sie endlich und sie war Mist. Und ich habe, das kann ich schon mal so verraten, ich habe jetzt für März oder, ja doch, für März habe ich mir ins Abo gelegt und auch ins Print-Abo gelegt, Howard the Duck, die neue Ongoing, weil ich einfach einen Comic lesen möchte, der ein bisschen lustig ist. Ich lese sowieso digital unheimlich viel Marvel im Moment, also Deadpool, der auch stirbt. Ne? Achtung, Spoiler, die machen ja eine grobe Schätzrechnung und ziehen alle Deadpool-Hefte zusammen, die jemals erschienen sind und landen irgendwie bei 250 und killen Deadpool. Ich meine, diese Ankündigung, einen Charakter zu killen, sind halt im Angesicht eines Reboots oder einer anderen Neudefinition des Universums halt auch null und nichtig. Genauso wie ich fest davon ausgehe, dass nach Secret Wars eben auch tatsächlich Wolverine wiederkommt. Zumindest irgendein Wolverine. Ja, man wird sehen, wie das also da weitergeht. Und dann bin ich gespannt, wie es bei Marvel tatsächlich weitergeht. Also ich bin also wirklich, ich würde niemals hingehen und ein Avengers-Heft mir in Print holen, weil da ich habe keinen Bock drauf, diese Avengers-Hefte hier zu Hause zu haben. Da kommen 2 oder 3 Hefte im Monat. Da habe ich keinen Nerv drauf. Und dann klicke ich mir das lieber digital oder guck's im Netz. als dass ich mir irgendwie jetzt diese ganzen Avengers-Hefte ins Haus hole und die Sachen, die mich wirklich interessieren, die hole ich mir dann hinterher im Trade Paperback. Dementsprechend bin ich also wirklich auch gespannt, wie es bei Marvel dann im Spätsommer, im Herbst oder dann vielleicht auch zum Winter hin tatsächlich weitergeht, wie das Universum da aussieht. Ne? Also eine meiner Lieblingsserien, die Fantastic Four, werden eingestellt, die gibt's nicht mehr, die X-Men werden komplett neu definiert, also die Ausrichtung auf die Inhumans ist wesentlich größer, was eben auch tatsächlich daran zu sehen ist, dass also jetzt auch im April eine Serie gestartet wird namens Uncanny Inhumans und wo einfach ganz klar ist, okay, da vielleicht werden auch so ein bisschen die X-Men-Fans geteased. Wir wissen ja auch noch überhaupt nicht, ob die X-Men jetzt auf diese Counter-Erde versetzt werden oder nicht oder vielleicht doch oder ne, was mit den Figuren passiert. Der Grund ist nämlich einfach, dass Disney über seine Figuren, über die X-Men, da einfach keine Kontrolle hat und weil die Lizenz, die Filmlizenz halt eben bei Fox liegt. Und da müssen wir uns als Comic-Fans überhaupt nicht drüber streiten. Nicht die Comics definieren die Charaktere, sondern die Filme. Und das ist echt schade, weil vieles aus den Filmen in die Comics übertragen wird. Manche gute Sachen, manche schlechte Sachen. Ich glaube, Dan Buckley sagte das neulich in einem Interview. Nicht die Filme und die Comics, nicht die Comics werden durch die Filme definiert, sondern sie blenden jeweils, also sie fließen ineinander ein, also ne, sie beeinflussen sich gegenseitig. Nur, wir gucken uns Nick Fury Jr. an, wir gucken uns, und das war ein Beispiel, was Dan Buckley gebracht hat, wir gucken uns auch Cerebro an, wie sich Cerebro am Anfang der 2000er Jahre mit dem X-Men-Film tatsächlich verändert hat, eben dieser große Raum mit dem Helm, das ging dann in die Comics über. Das sind Sachen, die waren vielleicht überhaupt nicht vorgesehen von Kirby und Lee und werden dann angepasst, nur weil es einem Massengeschmack entspricht. Und der Comic-Fan findet sich dann vielleicht einfach nicht wieder. Und meine große Angst ist tatsächlich, dass sich Marvel, also mit seinem Plan, die Comics oder einfach nur nicht mal die Comics, nicht mal inhaltlich die Comics, aber das Angebot an Comics eben an das Fernsehen oder an die Spielfilme anzugleichen. Nein, ich habe nichts gegen das Marvel Cinematic Universe, das ist schön, das basiert auch in groben Teilen eben auf dem ultimativen Universum und gar nicht mal auf dem 616er Universum. Aber ich habe nichts gegen dieses Universum, das funktioniert für mich extrem gut. Ich freue mich auf jeden neuen MCU-Film und es funktioniert und es passt und es ist einfach stimmig und es ist genau dieses Gefühl, was man hat, wenn man einen Comic liest. Aber, das ist das, wovor ich Angst habe, ich habe Angst davor, dass ich den Comic Avengers gelesen haben muss, um zu verstehen, was im nächsten Film passiert. Da habe ich wirklich große Angst vor, dass ich also gezwungen bin, einen Comic zu kaufen, um zu verstehen, was in dem Film passiert und ansonsten habe ich Lücken. Und da ich wirklich, ich kann gar nicht beschreiben, wie sehr mir das auf die Nerven gehen würde, wenn das wirklich so passieren würde. Man darf gespannt sein. Eine Sache, die auf jeden Fall gerüchteweise im Raum steht, ist definitiv die Tatsache, dass Quicksilver und die Scarlet Witch in den Filmen vielleicht Inhumans sind und eben keine Mutanten, weil Marvel durch den Deal mit Fox, ich glaube es war Fox, ja genau, mit Fox, auch dieses Wort Mutant tatsächlich weggegeben hat. Die reden also, ich glaube, im Marvel-Universum von Miracles oder Wonders, ich bin mir da gerade unsicher. Und ich vermute, dass also tatsächlich Ich vermute also tatsächlich, dass Quicksilver und die Scarlet Witch zu Inhumans gemacht werden, was ich glaube im Falle von Quicksilver, ich glaube auch schon gelegentlich mal gerüchteweise angedacht war. Hat ja auch mit einer Inhuman ein Kind zusammen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie seine Frau heißt gerade aus dem Kopf. Das Kind heißt Luna. Ja, mit Crystal, genau, mit Crystal hat er das Kind zusammen und ihn dann auch in den Comics ein bisschen weiter in Richtung Inhumans zu setzen, wäre vielleicht ganz sinnvoll. Aber was die Scarlet Witch irgendwie als Inhuman soll, weiß ich nicht. Wie erklärst du die Kräfte, die sie hat, irgendwie als Inhuman? Das ist irgendwie seltsam. Also wenn du als Inhuman jetzt schon irgendwelche Reality-Altering-Fähigkeiten bekommst, da sind wir schon weit gekommen. Jedenfalls, ich habe wirklich große Angst, dass die Comics und die Filme sich gegeneinander beeinflussen, weil ich habe einfach die Erfahrung gemacht, Max hat das nochmal gelegentlich versucht zu relativieren. Es ist ihm aber damals auch nicht wirklich gelungen. Comics zu Filmen sind halt immer scheiße. Das ist so. Also die Erfahrung habe ich immer wieder gemacht. Man gucke sich nur dieses Man of Steel Prelude Comic an, das ist der größte Mist, das ist scheiße gezeichnet, kacke geschrieben, das macht keinen Sinn. Und gerade versucht Marvel den ersten, oder ich habe das erste Hälfte davon gelesen, habe die Krise gekriegt, den ersten Avengers-Film nochmal als Comic rausgebracht, in zwei Teilen. Das war also wirklich unmöglich zu lesen, genauso wie die Guardians of the Galaxy Preludes. Also Comics zu Filmen sind immer Mist. Also ich habe noch nicht einen Film-Comic oder eine Film-Comic-Umsetzung irgendwie gesehen, weder als Companion-Prelude oder tatsächliche Umsetzung, der irgendwie in Ordnung gewesen wäre. Das schafft man einfach nicht, weil das sind einfach zwei komplett verschiedene Medien. Ne, wie will man das irgendwie hinkriegen? Und dementsprechend habe ich einfach wirklich Angst, dass ich diese beiden Universen, so nach dem Motto, ja, wenn du wissen möchtest, wie es im nächsten Heft weitergeht, dann guck dir aber erst diesen und jenen Film an. Und dann verlierst du den Standard-Comic-Fan schon ein bisschen, der einfach vielleicht auch gar kein Interesse an den Filmen hat. Den Hardcore-Nerd, den erwischt du damit, weil der geht sowieso in die Filme. Ne, ich würde mir die Filme sowieso angucken, auch wenn ich jetzt kein großartiger Marvel-Leser wäre. Ne, ich kenne halt Spider-Man und seine Jungs, die kenne ich halt schon immer. So, natürlich gucke ich mir die Filme an. Aber den Standard-Zuschauer, den wirst du dadurch, glaube ich, weniger dazu kriegen, Comics zu lesen, weil ich glaube, das passiert in der Regel auch nicht, weil es halt auch komplett falsch vermarktet wird irgendwie, ne? Also du bringst halt den Comic, den Kinogänger, den bringst du halt im seltensten Fall dazu, tatsächlich auch einen Comic zu lesen, weil viele Leute auch überhaupt nicht wissen, dass das eine was anderes, oder dass der Film aus einem Comic kommt. Das, keine Ahnung, das interessiert die allermeisten Leute nicht. Und die tollste Frage, die ich jemals gestellt bekommen habe im Zuge von Avengers und den ganzen DC-Filmen war, warum ist eigentlich Batman nicht bei den Avengers? Und dann fängst du natürlich an, deinen Kopf auf die Tischplatte zu schlagen und halb die Krise zu kriegen, weil das natürlich, ich meine, diese Frage wurde häufig gestellt, ich habe sie tatsächlich gestellt bekommen, warum ist Batman nicht bei den Avengers? Ja, das war also, es war nicht nur schön. Dementsprechend, du kriegst das den Leuten auch nicht nahegebracht und Comics sind halt auch nicht was für alle. Ich habe viele Leute im Comic-Shop bei uns also anfangen sehen mit Comics und viele Leute haben auch wieder aufgehört, und weil sie gesagt haben, ja, nee, das ist ja gar nicht wie in dem Film, und wo ich dann gesagt habe, nee, das hätte ich auch vorher sagen können. Gut, ich bringe das mal zu einem Ende, weil was ich hier mache, ist tatsächlich Gerüchte schüren, und das tue ich eigentlich ungerne. Aber ich wollte da einfach mal drüber reden, so meine Einschätzung der Sache präsentieren. Jetzt ist mir schon wieder der Bildschirm ausgegangen, der alte Hintern. So, ich muss das mal ausstellen das nächste Mal, wenn ich hier aufnehme, weil ansonsten sehe ich den Pegel nicht. Alte Pegel, ey, mein Computer schon Pegel erreicht hier. Doch. Gut, das war auf jeden Fall eine kleine Zwischenfolge Nerd, Nerd, Nerd. Jetzt geht's demnächst weiter mit anderthalb oder zwei Wochen geht's weiter mit der Franzosenfolge. Die habe ich dann auch tatsächlich endlich mal bearbeitet. Und danach gibt es dann noch die Konservenfolge, also freut euch da drauf. Und im März, ich glaube spätestens im März, gibt es dann die geheime neue Serie. Jetzt ist hier einer im Flur am Staubsaugen, was ist denn hier los? Genau. Und ab März gibt es dann tatsächlich die neue Serie, also es gibt eine neue Podcast-Serie von uns, aber alles Weitere erfahrt ihr dann wahrscheinlich in der Sendung mit dem Nerd, wo ich dann nochmal darauf hinweise, wie es weitergeht. Also lasst einfach den Nerd, Nerd, Nerd Feed abonniert. Da kommt jetzt in den nächsten 2-3 Monaten noch ein bisschen was auf euch zu. Und wie es dann weitergeht, erfahrt ihr dann auch von mir innerhalb der Sendung mit dem Nerd nochmal genauer. Und ich kann euch versprechen, Tobi und ich sind gerade mitten in der Planung. Wir freuen uns auf dieses Projekt riesig, weil ich glaube, das ist ein Ding, und die Hoffnung hatte ich damals bei Nerd, Nerd, Nerd, aber das ist irgendwie nie wirklich dazu gekommen. Ich glaube, unser neues Projekt ist genau der Podcast, der durch die Decke gehen wird. Und das ist was, worauf Tobi und ich richtig Bock haben. Aber dazu dann eben auch tatsächlich, wenn es soweit ist. Freut euch also auf März.